Liebe Familie Bektas, liebe Freunde von Burak, liebe Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektas, liebe solidarische Menschen. Wir sind in Gedanken heute bei euch in Berlin und senden euch unsere solidarischen Grüße aus Dortmund. Melek Bektas bringt es auf den Punkt. Wer gedenken will, soll aufklären. 12 Jahre sind seit dem Mord an Burak vergangen. 12 Jahre ohne Aufklärung. Die Betroffenen sind es, die sich unermüdlich für ein würdiges Erinnern, lückenlose Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen einsetzen. Familie Kubaschik kann nachempfinden, dass der Schmerz über den Verlust eures Sohnes, Bruders und Freundes auch nach 12 Jahren nicht weniger wird. Dort, wo der Staat bei der Aufklärung versagt, vertuscht und verharmlost, sind wir es, die uns gegenseitig Kraft geben und verbunden fühlen in unserer Wut und Trauer. So wie die Geschichte von Mehmet Kubaschik ist auch die Geschichte Buraks für immer Teil der Geschichte dieses Landes, und wir werden nicht zulassen, dass diese Geschichten unsichtbar gemacht werden. Dafür sind viel zu viele Fragen ungeklärt. Wir wollen mit euch wissen, war Rassismus das Motiv? Wer ist der Mörder? Warum Burak? Wer übernimmt Verantwortung? Wir wünschen euch viel Kraft für den heutigen Tag und die kritische Begleitung des Untersuchungsausschusses im Neukölln-Komplex. Wir werden euch zuhören und eure Stimmen weitertragen. Niemand ist vergessen. In Erinnerung an Burak Bektas und alle Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Bündnis Tag der Solidarität. Kein Schlussstrich Dortmund.